Kapitel 10 Sätze und Satzverbindungen Fragesätze Übung 4 Die perfekte Sekretärin Schreiben Sie indirekte Fragen. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Können Sie mir sagen, wo die Zeitung ist? B. Wissen Sie, wann die Kunden am Flughafen ankommen? C. Sagen Sie mir bitte, um wie viel Uhr ich heute meinen Zahnarzttermin habe. D. Erinnern Sie sich daran, ob ich meinen Schlüssel auf den Tisch gelegt habe? E. Haben Sie gesehen, wohin ich mein Handy gelegt habe?